nicht mehr verlieren. Und oft gehört uns auch der Sieg. Komm in unsere Welt. Eine Welt voller Fantasie. Wir sind Verrückte. So welche wie uns, die gab's noch nie. Und auch das Leben sehen nett aus, doch wir haben kein Gesicht. Wir bekommen immer, wenn wir geben. Wir sind in der Dunkelheit für dich ein Licht. Komm in unsere Welt. Eine Welt voller Fantasie. Wir sind Verrückte, so welche wie uns, die gab's noch nie. Wir sind Wasser und das Feuer, wir sind schlecht und auch nett. Wir sind das Blut an deinen Händen, wir sind böse und auch gerecht.